Das Bier in dieser Kneipe schmeckt mir nicht mehr. Ich käme am liebsten gar nicht mehr her. Außerdem weiß ich, und nicht erst seit heute, ich kenne hier die falschen Leute. Einer sitzt jeden Abend hier, hat nie einen Pfennig Geld in der Tasche. Dann bittet er jeden, das ist seine Masche, um einen Groschen, schon hat er sein Bier. Bei den Mädchen geht er ähnlich vor. Tätschelt hier ein Gesäß, gibt dort ein Küsschen, beißt da in ein Ohr, von allem ein bisschen. Reicht das noch nicht aus, macht dann nochmal die Runde und verschafft sich so manche glückliche Stunde. Das Bier in dieser Kneipe schmeckt mir nicht mehr, ich käme am liebsten gar nicht mehr her. Außerdem weiß ich, und nicht erst seit heute, ich kenne hier die falschen Leute. Ebenso oft kommt einer rein, der hat nur noch drei Haare, und die wickelt er sich um seinen Kopf fünfmal oder mehr, weil er glaubt, noch zu jung für eine Glatze zu sein. Bei den Mädchen fängt das ähnlich an. Er wickelt, so sagte die jungen Dinger, und glaubt fest daran, nur so um den Finger. Warum soll's nicht stimmen? Man weiß ja nie. Selbst die feuchteste Hand findet mal ein Knie. Das Bier in dieser Kneipe schmeckt mir nicht mehr. Ich käme am liebsten gar nicht mehr her. Außerdem weiß ich, und nicht erst seit heute, ich kenne hier die falschen Leute. Ich selbst lasse mich hier nur noch selten sehen. Ich trinke lieber zu Hause mein Bier. Dort sitze ich und arbeite an mir. Sogar meine Nachbarn finden das schön. Mit den Mädchen hier rede ich auch nicht mehr. Ich halte mich da schon lieber an eine. Die hat zwar Charakter, aber leider krumme Beine. Doch lässt sich alles, und an mir soll's nicht liegen, wenn man weiß, was man will, gerade biegen. Das Bier in dieser Kneipe schmeckt mir nicht mehr. Ich käme am liebsten gar nicht mehr her. Außerdem weiß ich, und nicht erst seit heute, ich kenne hier die falschen Leute.